die Unschuld. Jemand will, was ihn so lang bedrängte, lassen. Und so wagt er sich auf einen unbekannten Weg. Er wandert leichten Fußes vor sich hin und erreicht am Abend einen hohen Berg. Als er rasten will, sieht er vor sich den Eingang einer Höhle. Er geht hin und will hinein. Doch er findet sie verschlossen mit einer eisernen Tür. Merkwürdig, denkt er sich. Vielleicht passiert etwas. Er setzt sich gegenüber, schaut immer wieder hin und immer wieder weg und wieder hin und wieder weg. Und nach 3 Tagen, als er gerade wieder weg und wieder hingeschaut, sieht er die Türe offen. Er stürzt durch sie hinein in die Höhle, stürmt voran und steht wieder im Freien. Merkwürdig, denkt er sich, reibt sich die Augen, setzt sich hin und sieht vor sich in einiger Entfernung einen kleinen weißen Kreis. Schneeweiß. Und in dem kleinen weißen Kreis sieht er sich selbst eingeschlossen, eng zusammengekrümmt und strahlend weiß. Und um diesen kleinen weißen Kreis züngelt eine riesengroße schwarze Schattenflamme, als wolle sie hinein. Merkwürdig, denkt er sich. Vielleicht passiert etwas. Er setzt sich gegenüber, schaut immer wieder hin und wieder weg und wieder hin und wieder weg. Und nach 3 Tagen, als er gerade wieder weg und wieder hingeschaut, sieht er, wie der kleine weiße Kreis sich öffnet. Die schwarze Schattenflamme schlägt hinein. Der Kreis wird groß. Er kann sich endlich strecken. Doch jetzt ist der Kreis grau.